1. Nachdem David sein Gespräch mit Saul beendet hat, entstand ein tief seelische Verbundenheit zwischen Jonathan und David, so dass Jonathan in sein eigenes Leben liebte. 2. Saul nahm David an jenem Tag fest in seinen Dienst auf und gestattet ihm nicht mehr, in sein Elternhaus zurückzukehren. 3. Jonathan schloss einen feierlichen Freundschaftsbund mit David, der ein tief Zuneigung zu ihm empfand und in sich selbst liebte. 4. Als Zeichen seiner Wertschätzung legte Jonathan seinen Mantel ab und schenkte in David, zusammen mit seiner Rüstung, seinem Schwert, seinem Bogen und seinem Gürtel. 5. David war bei allen militärischen Einsätzen, zu denen Saul in Orsant, so erfolgreich, dass Saul in zum Befehlshaber über die Kriegslüter nannte, was so wohl beim Volk als auch bei den Hofflingen groß Anerkennung fand. 6. Als die Truppen nach David Sieg über den Feiliste Heimkirten, Zogen Frauen aus Allenstadten Israels dem König Saul mit Gesang, Tanz, Pauken und Freudenrufen entgegen. 7. Dabei sangen die Frauen im Regen und Riefen, Saul hat tausend erschlagen, David aber zentausend, 8. Dies wird erzenten Saul zutiefst, der sich durch den Vergleich gekrankt fühlte und befürchtet, dass David nach diesem Ruhm bald auch nach der Königskrone greifen wird. 9. Von diesem Tagen betrachtet Saul David mit Standigem Argwohn. 10. Am nächsten Tag geriet Saul unter den Einfluss eines bösen Geistes und verhielt sich in seinem Palast wie ein Rasender, warin David wie gewohnt die Harf spielte und Saul einen Spee in der Hand hielt. 11. Saul schludert den Spee in der Absicht, David und die Wand zu spießen, doch David konnte dem Angriff zweimal ausweichen. 12. Saul begann sich vor David zu fürchten, der bemerkt, dass der Herr mit David war, warin der sich von Saul abgewandt hat. 13. Die Schelbe entfernte Saul in aus seiner unmittelbaren Umgebung und ernannte in zum Obersten über 1000 Mann, woraufhin David das hier in den Kampf und wieder zurückführte. 14. David war bei all seinen Unternehmungen äußerst erfolgreich, da der Herr im Beistand. 15. Als Saul sah, wie klug und erfolgreich David handelte, empfand ein wachsend Angst vor ihm. 16. Ganz Israel und Judah jedoch liebten David, der sie erfolgreich in ihren militärischen Unternehmungen anführt. 17. Saul bot David sein altes Tochter Merab zur Frauen, vor der jedoch, dass sich als Tapfira held in den Kriegen des Herrn beweis, dabei hoffte Saul insgeheim, dass nicht selbst, sondern die Feiliste David toten werden. 18. David antwortet Saul jedoch bescheiden und fragte, wer oder seine Familie in Israel seien, das der Schwiegersen des Königs werden sollte. 19. Als jedoch der Zeitpunkt für die Hochzeit mit Merab gekommen war, wird sie stattdessen Odriel aus Mehola zur Frau gegeben. 20. Saul's Tochter Michal Hingegen hat sich in David verliebt, und als Saul davon erfuhr, war mit dieser Verbindung einverstanden. 21. Saul beabsichtigte, sie ihm zur Frau zu geben, damit sie ihm als Falle dien und durch die Hand der Feiliste Falle, die Schelb erklärte David, dass nun zum zweiten Mal die Gelegenheit habe, sein Schwiegersen zu werden. 22. Saul weiß sein Hofbeamtenen, David heimlich zu sagen, dass der König und sein gesamter Hofstaat in Schatzten und die Schelb das Angebote nehmen soll, sein Schwiegersen zu werden. 23. Als die Beamten dies David vortrugen, entgegnet er, das ist für einen armen Mann von geringer Herkunft kein Kleinigkeit sei, in die Familie des Königs einzuheiraten. 24. Die Hofbeamten berichteten Saul daraufhin genau, wie David auf ihren Vorschlag reagiert hat. 25. Saul befahl seinen Dienern, David mitzuteilen, dass der König kein materiell mitgift verlange, sondern lediglich die Vorhut von 100 Philisten als Raschen seinen Feinden, der hoffte, David werde im Kampf fallen. 26. Als die Beamten David dies Bedingung mitteilten, war beredt, unter diesen Umständen der Schwiegersen des Königs zu werden, noch bevor die gesetzt. Frist verstricken war. 27. David machte sich mit seinen Mannen auf den Weg erschlug 100 Feiliste und legte dem König deren Vorhut in Wollersaal vor, dessen Schwiegersen zu werden, daraufhin gab Saul ihm sein Tochter Michal zur Frau. 28. Saul erkannte immer deutlicher, dass der Herr David beistand und dass ganz Israel ein großes Zunehmung zu ihm gefasst hat. 29. Infolgedessen steigert sich Sauls Furcht vor David noch weiter, und wird für Elzit zu seinem Unversinnlichen feind. 30. Wann immer die Anführer der Philister zum Kampf vorzogen, agiert David erfolgreicher als all anderen Offizier Sauls, wodurch sein Name im ganzen Land hochgehört wird.